to have you near me in a time when nothing's lasting long. Thank you. Often it's hard to find the truth. Sometimes it leaves you blind. The truth, it brings you to the light. The truth, showing you wrong from right. Radio Sputnik, Dance Nation DJ team, we're out of here. We'll see you somewhere soon in Germany. Thank you. The truth, it brings you to the light. The truth, showing you wrong from right. Respect to the people of Erfurt. Come on. Everybody's free.

Die ganze Welt dreht sich um dich. We'll be right back. Everybody needs a little time away. I heard a say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. Und die 80 Stunden Non-Stop-Party neigt sich ihrem Höhepunkt zu. Alles in allem kann man sagen, bis jetzt war es echt eine fette und gelungene Party. Und trotzdem, unglaublich, haben einige Leute doch noch wirklich was zu motzen. Hey, ich bin die Susi und eure Party ist echt geil. Nur leider waren nur 3 Mädels an den Decks. Viel zu wenig. Also ich hoffe, das wird im nächsten Jahr mehr, damit auch die Jungs mal was zu gucken haben. Hallo, hier ist Markus und ich bin absolut fertig vom Tanzen, aber leider zu wenig DJs waren hier. Absolut zu wenig, also das kann nächstes Jahr, kann das nur besser werden. Und das war schon top. Hey, ich bin Sebastian. Hallo, ich bin Augustin. Wir sind im 4. Tag hier und leider sind halt zu wenig weibliche DJs am Start gewesen. Ja, es müssen nächstes Jahr auf jeden Fall mehr werden. Hey Mädels, traut euch. Ja genau, Mädels, ran an die Decks und in unserer Sputnik-Lounge habt ihr genau die Chance dazu. Am besten setzt ihr euch jetzt gleich nach den Sputnik-Turntable-Days an die Turnies und macht ein Mixtape fertig. Und das schickt ihr dann an Sputnik. Und für die, die das am geilsten konnten, gibt's dann noch einen fetten Preis, nämlich einmal auf dem Wagen der Love Parade auflegen. Infos dazu und Logen, alles was ihr braucht, die Adresse und so, kriegt ihr bei uns im Netz unter sputnik.de. We'll be right back. Chaos. Acelerando. Espacio-tiempos multidimensionales que cambian de topología. Física matemática, número e ideas, lenguaje de la naturaleza. ¡Acelerando! Acelerando. Die ganze Welt dreht sich um dich. Listen. Die B6 ist zwischen Großkugel und der Autobahnauffahrt zur A9 nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Ansonsten habt ihr freie Fahrt zur Sputnik Lounge, zu den Sputnik Turntable Days 2002. Und wir haben hier einen blauen Himmel. In Zeitz haben wir 18 Grad, in Genthin, Dessau und Halle 20 Grad, in Magdeburg und Leipzig 21 Grad. Das heißt, es ist überall locker bewölkt. In der Nacht ist es dann sternklar bei ca. 10 Grad. Und der Trend bis zum Donnerstag viel Sonnenschein und Temperaturen bis 28 Grad. Erst am Mittwochabend dann Gewitter und Schauer, dann kühlt sich die Luft wieder etwas ab. Die Sputnik Turntable, der ist 2002. Wir nähern uns immer mehr dem großen Finale mit Gardewijk, ATB, den Superstars of Love, Woody van Eyden, CJ Stone und. Und ganz ehrlich, ohne kleine Päuschen zwischendurch würden hier wohl alle auf dem Zahnfleisch kriechen. Wenke ist mal vor euch losgezogen und hat den Fitnesstest gemacht. Und ich glaube, sie hat dafür auch ein Pärchen gefunden. Ja, hier ist der Mario. Hier ist die Katja. So, das ist ein Pärchen. Wie lange feiert ihr schon? Ja, seit Anbeginn. Also alle 4 Tage. Genau, ja. Wart ihr zwischendurch zu Hause schlafen? Ja, nicht schlafen, aber zwischendurch ein bisschen was essen. Das wäre schon notwendig, weil die Kondition macht es dann auch nicht mehr. Stichwort Kondition. Ich habe hier einen Kasten mit Colaflaschen. Meinst du, dein Freund schafft es noch, den 10-mal hochzuheben? Meine Zweifel habe ich zwar schon, aber ich glaube, gerade so packt das noch. Wir fragen ihn mal selber. Schaffst du es? Ja, ich versuche es einfach mal. Wir feuern dich auch an. Dann nimm mal die Kiste in die Hand. Hier nochmal für alle zum Hören, dass die Kiste auch wirklich voll ist mit Flaschen. Kling, kling, kling, kling, kling. Ja, bitte. Also jetzt. 1, 2, 3, 4 und geht's? Ja, ist noch ganz okay. 5, 6, 7, geht's noch? Ja, ist 9, 10. Mit einer Leichtigkeit macht er das. Das ist wirklich unglaublich. Ist der auch so im Bett so konditionell stark drauf? Doch, schon. Gut, darüber wird sich jetzt ausgeschwiegen. Ich danke euch und wünsche euch noch viel Spaß die letzten Stunden. Wenke, du hast echt manchmal Ideen. Wer soll dir denn sowas verraten? Ich meine, nicht mal dein eigener Freund verrät dir, wie gut er im Bett ist. Die kommt wirklich noch auf die Idee und testet das aus. Sputnik Turntable Days 2002. Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. And listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins. We'll be right back. Welcome. I'm the DJ. Follow me in this new dimension. We're gonna start here. Let's go. Let's go. DJ. Bass, drums, and melody. Check it out. Are you ready to clap your hands and move your feet? I'm your DJ. Let's go. Let's go. We'll be right back. Radio. mina pa moim gacimo. Ugłafa na tu kapita fiące. Stunden Party. Aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle.